Und du bist doch so unverschämt und frei, mir in das Angesicht zu sagen, dass dein Gesang viel herrlicher als meiner sei. Wie kannst du doch so lange fragen? Die ganze Welt bewundert meinen Klang. Das Nymphenchor, das mein von mir erfundenes Rohr, von sieben wohlgesetzten Stufen zu tanzen öfters aufgerufen, wird dir von selbsten zugestehen. Tanz, singt vor allen Händen schön. Bist du recht allein? Die Götter zu vergnügen, ist deine Flöte viel zu schlecht. Sobald mein Ton die Luft erfüllt, so hüpfen die Berge, so tanzet das Bild, so müssen sich die Zweige biegen. Und unter denen Sternen geht ein entzücktes Springen für. Setzen sich zu mir und wollen von mir singen lernen.